Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 575 an Goethe, Jena, den 5. März 1799. Es hat mich diesen Winter oft geschmerzt, sie nicht so heiter und mutvoll zu finden als sonst, und eben darum hätte ich mir selbst etwas mehr Geistesfreiheit gewünscht, um ihnen mehr sein zu können. Die Natur hat sie einmal bestimmt hervorzubringen. Jeder andere Zustand, wenn er eine Zeit lang anhält, streitet mit ihrem Wesen. Eine so lange Pause, als sie das mal in der Poesie gemacht haben, darf nicht mehr vorkommen, und sie müssen darin ein Machtwort aussprechen und ernstlich wollen. Schon deswegen ist mir ihre Idee zu einem didaktischen Gedichte sehr willkommen gewesen. Eine solche Beschäftigung knüpft die wissenschaftlichen Arbeiten an die poetischen Kräfte an und wird ihnen den Übergang erleichtern, an dem es jetzt allein zu fehlen scheint. Wenn ich mir übrigens die Masse von Ideen und Gestalten denke, die sie in den zu machenden Gedichten zu verarbeiten haben und die in ihrer Fantasie lebendig liegen, so daß ein einziges Gespräch sie hervorrufen kann, so begreife ich gar nicht, wie ihre Tätigkeit auch nur einen Augenblick stocken kann. Ein einziger dieser Plane würde schon das halbe Leben eines andern Menschen tätig erhalten. Aber ihr Realism zeigt sich auch hier, wenn wir andern uns mit Ideen tragen und schon darin eine Tätigkeit finden, so sind sie nicht eher zufrieden, als bis ihre Ideen Existenz bekommen haben. Das Frühjahr und der Sommer werden alles gut machen. Sie werden sich nach der langen Pause desto reicher entladen, besonders wenn sie den Gesang aus der Achilleis gleich vornehmen, weil dadurch eine ganze Welt in Bewegung gesetzt wird. Ich kann jenes kurze Gespräch, wo sie mir den Inhalt dieses ersten Gesangs erzählten, noch immer nicht vergessen, so wenig als den Ausdruck von heiterm Feuer und aufblühendem Leben, der sich bei dieser Gelegenheit in ihrem ganzen Wesen zeigte. Hier wieder ein Brief von Obique. Der Mensch kann doch nicht ruhen, sich in anderer Affären zu mischen, und seine schreckliche Saalbaderei über Wallenstein und die Weiber des Stücks. Ich werde mein Stück nicht dazu hergeben, Schröders Mütlein an den Hamburger Schauspielern zu kühlen. Opitz will die Stücke für die Leipziger Bühne haben. Seien Sie doch so gütig, mir mit dem Botenmädchen die Piccolomini zu schicken, die das Theater jetzt nicht braucht. Ich muss sie abschreiben lassen. Von Iffland habe ich noch nichts gehört, wohl aber erfuhr ich auf einem andern Weg, dass Iffland die erste Vorstellung der Piccolomini nach dem unverkürzten Exemplar gegeben, dass sie bis halb 11 soll gewährt haben und dass er bei der zweiten Vorstellung gezwungen gewesen, das abgekürzte Stück zu geben und solches auch auf dem Komödienzettel anzukündigen. Es ist mir sehr verdrießlich, und da er die Länge des Stücks aus den Proben recht gut mutmaßen konnte, so ist es sehr ungeschickt von ihm gewesen. Er soll den Octavio gespielt haben, wie Böttiger schreibt. Thekla sei von Madame Fleck gespielt worden. Vom Sukzess selbst habe ich noch nichts gehört. Wahrscheinlich kam die Nachricht, die mir Gries mitteilte, aus dem schlägerlichen Hause. Auf den Freitag sende ich die zwei ersten Akte des Wallensteins. An Iffland sende ich nichts, bis er mir geschrieben hat. Leben Sie recht wohl und erheitern Sie sich, trotz des wiederkehrenden Winters, der hier sehr traurig aussieht. Herzlich grüßen wir Sie beide. SCH